Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Wir kommen zu unseren Informationen in Kürze an diesem Montagmorgen. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die jüngsten Angriffe der syrischen Luftwaffe auf die Stadt Aleppo im UN-Sicherheitsrat scharf verurteilt. Georg Schwarte. Das syrische Regime setze bunkerbrechende Munition in dicht besiedelten Wohngebieten ein. Was für eine Entschuldigung gäbe es noch, dieses Chaos nicht zu stoppen, so Ban, während im Sicherheitsrat zahlreiche Nationen massive Anschuldigungen gegen Russland erhoben. Der britische UN-Botschafter warf Moskau vor, an der Seite Syriens Kriegsverbrechen zu begehen und Terror zu verbreiten. Die amerikanische Botschafterin sagte, was Russland in Syrien mache, sei kein Anti-Terror-Einsatz, sondern Barbarei. Frankreich, Großbritannien und die USA hatten die Dringlichkeitssitzung des Rates gefordert, die dann aber am Sonntag ohne Ergebnis zu Ende ging. Der UN-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, hatte die 15 Mitglieder zuvor daran erinnert, dass niemand diesen Krieg gewinnen werde, die syrische Bevölkerung aber ihr Leben verliere. Nach dem offenen Brief der Berliner CDU-Kommunalpolitikerin Jenna Behrens, in dem sie sexistische Äußerungen von Parteifreunden anprangert, hat in der Union die Diskussion um das Thema begonnen. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Nadine Schön, plädierte hier in den Informationen am Morgen für mehr Offenheit in der Sexismusdiskussion. In der Partei, genauso wie in der ganzen Gesellschaft, muss das Thema stärker diskutiert werden, thematisiert werden. Aber ich bin der Meinung, da hilft wirklich nur Offenheit. Und deshalb nützt auch diese Debatte, weil man einfach nochmal darüber nachdenken kann. Und das stelle ich auch fest, dass die Bereitschaft innerhalb der Partei auf jeden Fall da ist. Deshalb muss man das auch trennen, das Thema Sexismus generell oder das Thema Frauen in der Politik generell, was uns sicher allen ein großes Anliegen ist, und dieser konkrete Fall, der natürlich auch sich wirklich im Graubereich bewegt. Und man sich natürlich auch die Frage kann, ist es gut, mit dem offenen Brief zu agieren, oder hätte man nicht besser die Parteifreunde erstmal direkt ansprechen sollen? Gegen Sexismus in der Partei sieht die Bloggerin Anne Wizorek, CDU-Generalsekretär Tauber, in der Pflicht. Im Deutschlandfunk sagte sie dazu: Ich denke, dass reflexhafte Abwehren und Negieren, dass es Sexismus nicht gibt, das haben wir jetzt hier nicht. Das finde ich eine positive Entwicklung. Also wenn jetzt Peter Tauber sagt, ja, natürlich gibt es das in unserer Partei, dann ist das schon mal was anderes, als zu sagen, ja, damit haben wir kein Problem. Andererseits würde ich mir natürlich auch von ihm wünschen oder eben auch von Leuten in seinen Positionen, dass ja, er das Problem auch entsprechend ernst nimmt und vielleicht auch schon mal Lösungsvorschläge anbietet. Also es kann nicht dabei bleiben, einfach nur anzuerkennen, dass das Problem da ist, sondern dann auch konkret zu überlegen, wie können wir das jetzt angehen als Partei in diesem Fall. In Kolumbien endet in der kommenden Nacht der längste und älteste Krieg Amerikas. Die FARC-Rebellen und die Regierung schließen ein Friedensabkommen. Ivo Maruschek. In der Nacht von Montag auf Dienstag werden Präsident Santos und der Timoschenko genannte Kommandant der FARC-Guerilla in der Hafenstadt Cartagena den Friedensvertrag feierlich unterzeichnen. Die Guerilla-Kämpfer müssen ihre Waffen abgeben und sie versprechen, alle Verbindungen zum Drogenhandel zu kappen. Dafür dürfen sie sich wieder ins zivile Leben und auch in die Politik des Landes integrieren. Strafen soll es nur für besonders grausame Verbrechen während des Krieges geben. Deswegen ist der Friedensvertrag auch in Kolumbien immer noch umstritten. Am 2. Oktober sollen die Wähler abschließend bei einem Referendum über das Abkommen entscheiden.